Kommunistenkneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe Biertelefonat Nummer 2 im Februar. Hallo Paddy. Hallo Flo und hallo an unsere Fans da draußen, an alle Zuhörerinnen. Hallöchen. Ja. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Du beginnst eine Aufzählung. Eine Zuhörerin, Komma, und dann kam eine Lücke. Na gut. Arbeiterklasse, habe ich noch vergessen. Arbeiterklasse, wolltest du. An die wende ich mich auch. Und das sind ja hoffentlich unsere Zuhörer. An die internationale kommunistische Bewegung, die alle gerade zuhören. Die kommunistische Weltbewegung, wie wurde das immer abgekürzt? KWB oder so. In manchen Texten habe ich das so gelesen. Naja, die hören alle zu. Wir haben uns ja vorgenommen, das Biertelefonat jetzt möglichst einmal im Monat zu machen. Also ich denke mal so 10 Folgen im Jahr könnten wir hinkriegen mit Sommerpause und so. Weil das ja unser lockeres Laberformat ist, wo man ganz gut Themen aufgreifen kann. Meistens passieren ja so ein, zwei Dinge leider, bisschen mehr als ein, zwei Dinge passiert, ne? Ja. Also der Januar, ich glaube, so kann man die Folge vielleicht auch nennen, war wirklich ein Horrormonat. Also einmal war die Ereignisdichte unfassbar. Ich muss sagen, ich mache ja bestimmt jetzt auch schon, bin 20 Jahre politisch dabei, glaube ich, kann man schon sagen, wenn ich so meine Jugendzeit so dazu zähle. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass es einen Monat gab, einen Jahresanfang, wo die Ereignisdichte so derart hoch war. Es fing ja sofort an. Es war ja permanent bam, bam, bam, bam. Ein Thema jagte das nächste, Krieg hier, Krieg da, Krise da. Ja, insofern war es gar nicht so einfach, eine Auswahl zu treffen für heute. Ja, safe. Geisteskranker Jahresanfang und deswegen könnte es auch eine etwas längere Folge werden heute. Aber wir geben unser Bestes, alles mögliche, alle wichtigen Dinge mal anzusprechen. Ja, ich freue mich auch immer wieder über das Biertelefonat. Es ist halt eine Möglichkeit, mal ein bisschen drauf loszulabern. Natürlich nicht komplett unvorbereitet. Wir haben uns auch heute vorbereitet, aber trotzdem ein bisschen ungezwungen, da mal über die Themen zu sprechen. Absolut. Ich glaube aber, bevor wir starten, sollten wir nochmal die letzte Folge, die, glaube ich, zum Jahresbeginn am 1. Januar kam. Wie hieß sie noch gleich? Jetzt habe ich den Titel vergessen. Skandalgespräch mit Ikimel über Stalin, glaube ich, ne? Genau. Ich will dazu sagen, es war alles Fluss. Wie ist das Idee. Das kannst du dir mal fragen. Es war alles große Idee. Also wenn ihr wütend seid, dann oder Morddrohungen oder sowas aussprechen wollt, dann alles am Flo, bitte. Ja. Also so ein bisschen ist es ja schon passiert. Es waren ja quasi gefühlt vom Vibe. Also ich glaube, manche fanden es lustig. Und es war einfach so, dass wir die Folge aufgenommen haben und Jahreswechsel ein bisschen vorproduziert natürlich, ne, weil wir auch Silvester feiern und so. Und dann hat Paddy mich gefragt bei WhatsApp, sag mal Flo, wie wollen wir die Folge eigentlich nennen? Und ich habe dann aus Scherz diesen Titel vorgeschlagen. Skandalgespräch mit Ikimel über Stalin. Und dann kam einfach nur okay und dann haben wir die Folge so genannt. Und ich würde aber zurückweisen, dass es sich dabei um Clickbait handelt. Und das begründe ich irgendwie folgendermaßen. Jetzt bin ich ganz gespannt. Clickbait ist es ja eigentlich nur, weil das war so die Hauptkritik, Clickbait ist es ja eigentlich nur, wenn man irgendwie mit so einer falschen Suggestion jemanden zum Klicken bewegt, auf eine falsche Fährte lockt. Und da muss ich wirklich sagen, wenn jetzt jemand wirklich geglaubt hat, dass Ikimel in der Kommunistenkneipe mit uns ein Skandalgespräch über Stalin führt, ja, der hat auch es verdient, verarscht zu werden. Also wer wirklich denkt, dass es passiert, der hat es wirklich verdient. Also ich meine, ich finde es ja cool, dass Leute unsere Rolle so überschätzen und denken, dass wir die krassesten Connections haben, aber ja. Wobei, wir hatten ja schon große Stars, aber ich glaube, so in der Reichweite im Hip-Hop, also haben wir noch. Ja, nächstes Jahr. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das Gespräch so spannend gewesen wäre, aber okay. Was da ihre Position ist, ob sie den 20. Parteitag als großen Revisionismus jetzt kritisiert hätte oder ob sie sagt, nee, ja, das wäre gut. Ich glaube schon, dass Ikimel die Ausbreitung des Revisionismus nach Stalins Tod sehr stark kritisiert hätte und auch die Rückkehr der Sowjetunion zum Kapitalismus unter Khrushchev auf jeden Fall ganz klar verurteilt hätte. Davon gehe ich aus. Totaler Bullshit. Als wenn das passiert wäre, du Spinner, du Mau. Ist nicht meine Meinung, aber es deckt wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ja. Ja, ich weiß, rote Jugendaccounts entfolgen wir uns jetzt oder vertreten die das? Ich weiß es nicht. Oh Gott, die kommen auch nie wieder. Ich habe es mir bis innerhalb von 5 Minuten sofort verscherzt. Ich habe erstmal Zuhörer, die uns kritisiert haben, beschimpft als dumm und dass sie es verdient haben und so. Jetzt habe ich noch einen Teil der Hörerschaft beschimpft. Also man muss aber schon sagen, es war natürlich schon ein Arschloch-Move, ne? Also das Werden wir es auch nicht öfters machen. Es war so ein Versuch. Nein. Ich fand es erstmal auch witzig, es war nicht mal ein Versuch, oder? Wir haben jetzt nicht gedacht, boah, wie können wir denn jetzt hier Clickbait betreiben? Wirklich nicht, sondern ich dachte, ist doch lustig, mal sehen. Die herrschende Klasse hat ihre Zeitung, ihre Sender, ihre Kanäle. Und was bleibt uns? Unsere Stimme. Genau deshalb machen wir die Kommunistenkneipe. Ein Podcast für unsere Perspektive, in dem wir über unsere Kämpfe berichten. Aber klar ist auch, eine Kneipe alleine reicht nicht. Wir müssen lauter werden. Das schaffen wir nur, wenn ihr uns unterstützt. Liked unsere Folgen, teilt sie und helft mit einer Spende. Die Infos stehen in der Infobox. Ja, vielleicht war es auch noch so ein bisschen, diese Feiertagsstimmung war dann noch ein bisschen vielleicht zu viel Reste Alkohol im Blut. Na gut, also wir machen es nicht wieder. Irgendwie war der Januar auch nicht zum Scherzen. Deswegen wird diese Folge einen anderen Titel bekommen, der garantiert nicht irgendwie verleitet zu viel schließen. Genau. Was übrigens häufig auch als Kommentar kommt, da wollte ich einmal drauf eingehen. Wir veröffentlichen ja unsere Folgen, die ja mittlerweile relativ regelmäßig erscheinen, zweimal die Woche, morgens um 5. Ja. Und ganz häufig kommt die Frage oder manchmal nette Kommentare, oh krass, so früh wach, 5, so, hä, was, um 5 schon live oder so? Da wollen wir einmal Aufklärung betreiben, weil das ein paar Leute verwirrt. Wie ist es wirklich, Paddy? Also es war nicht meine Idee, aber es wurde ja bei uns sehr fleißig recherchiert. Also wann glaube ich, die Reichweite am besten ist oder ja, also welche Uploadzeit für Folgen am besten ist, um die Reichweite zu maximieren. Mhm. Und da kam irgendwie 5 Uhr morgens raus, dass auch Leute dann in der Woche, wenn sie dann früh aufstehen zur Arbeit müssen, dann auf dem Weg zur Arbeit eine Folge hören können. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich so oft passiert, aber das war zumindest so die Idee. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, dass wir um 5 Uhr morgens die Folgen jetzt hochladen. Wir sind dann natürlich nicht wach und auch nicht live und wir führen auch nicht morgens um 5 und Simon David Dressler an Livestream. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr um 5 Uhr morgens schon eine Kommunistenkneipe hört. Also richtige. Ja, also was ich auf jeden Fall sehe. Veteran seid. Was ich auf jeden Fall sehe, ist, wenn ich manchmal so wach werde und ich bin ja leider auch Smartphone-süchtig, ne, ja, wir alle, dann gucke ich irgendwie, der Wecker klingelt, was weiß ich, kurz nach 6 das erste Mal, erstes Snooze-Moment und manchmal gebe ich zu, gucke ich dann, Kommunistenkneipe, neue Folge, hat geklappt, Upload. Und dann sind da manchmal schon erstaunlich viele Klicks für die Uhrzeit. Wenn ich dann wirklich aufstehe oder dann sogar zur Arbeit gehe, so etappenweise, ich gucke nochmal, sind es manchmal schon über 100. Also es scheint Leute zu geben, die das machen. Und ich glaube, es geht darum, so möglichst breite Reichweite. Blabla, aber das ist langweilig, das seht wahrscheinlich können. Das ist auf jeden Fall der Grund. Ja, aber was man auf jeden Fall einmal würdigen sollte, ist, wir haben eine YouTube-Zuschauerinnen-Marke geknackt. Wir sind ja keine YouTuber, wir sind ja ein Podcast, muss man ja dazu sagen, ne? Also ein Podcast ohne Bild und. Ja, und trotzdem funktionieren die Folgen auf YouTube auch erstaunlich gut, ne? Also es ist interessant, wenn man gar nicht denken, weil wir ja selten Videomaterial nutzen. Also manches funktioniert auf Spotify deutlich besser, das muss man auch dazu sagen, ne? Aber man kann sich nicht beklagen und wir haben jetzt die 7000er-Marke geknackt auf YouTube. Also ich eben geschaut habe, waren 7060, da sagt man Follower, ja, glaub, bei YouTube. Abonnenten. Genau. Also vielen Dank dafür. Mega geil. Danke. Ich weiß noch, dass Paddy und ich uns, als wir den 100. Abonnenten auf YouTube hatten, damals in der Podcast-Steinzeit auf YouTube, ganz aus dem Häuschen waren. So, oh mein Gott, 100 Leute hören sich regelmäßig an, was wir zu sagen haben. Das ist ja unfassbar. Ich werde auch nicht vergessen, als eine Folge mal irgendwie die 1000er-Marke geknackt hat, also 1000 Klicks hatte, war ich auch schon direkt größenwahnsinnig. Komplett geflasht und ja, größenwahnsinnig und Autogramme, Krankkarten gedruckt. Und so. Hab schon den ersten Schokobrunnen bestellt, ohne das Geld zu haben. Ja, das war eine Orgie. Ja. Gut, ich glaube, wir sollten mal ins Programm starten. Also mir ging es ja so, dass ich von wenigen Ereignissen. Ach so, warte mal, wir haben noch eine kleine Sache noch, die wir ansprechen wollten. Ja, und zwar das Thema Intro. Also wir haben uns jetzt mal so, wir haben uns gefragt, also gerade eben noch vor der Aufnahme der Folge. Genau. Wieso das Haupt? Wir haben ja mehrere Intros zu verschiedenen Formaten, aber wir haben ja dieses eine Hauptintro. Genau, dieses 3, 2, 1, go, was da dann so ein bisschen videospielmäßig klingt. Und wir haben uns gefragt, wie das so ankommt bei euch. Also manchmal denken wir uns so, dass wir vielleicht ein besseres Intro machen könnten. Aber es ist ja schon jetzt auch ein Intro, was wir jetzt schon seit 6 Jahren nutzen fast und deswegen wahrscheinlich auch einfach einen Wiedererkennungswert hat. Aber ja, wir würden mal gerne wissen, wie ihr, was ihr so über das Intro denkt. Ob ihr, ob es euch gefällt, ob ihr sagt, nee, mega scheiße, macht mal ein neues. Zu lang, zu kurz. Zu lang, genau. Ich meine, ich selber bin ein Typ, der eigentlich Intros meistens skippt bei Podcast-Folgen oder YouTube-Videos und so. Ich finde Intros meistens zu lang und nervig, aber genau, sagt mal Bescheid, wie ihr das Intro findet und wenn ihr es alle richtig scheiße findet und wir es all die Jahre einfach nicht gemerkt haben, dass ihr scheiße findet, dann werden wir uns vielleicht darum bemühen, ein neues zu machen. Mal gucken. Also es hat sich noch nie jemand beschwert. Ich habe aber schon Lob für das Intro bekommen. Umgekehrt jetzt noch nicht. Irgendjemand hat gesagt, das würde irgendwie an Rick and Morty erinnern oder so. Keine Ahnung. Ah, ja, ja, doch, jetzt wo du es sagst. Stimmt, stimmt. So ein bisschen vielleicht, ne? Soll wohl ganz gut sein. Ich habe gesehen, die Genossen von Baywatch Berlin haben auch ihr Intro geändert, um einen vergleichbaren Podcast heranzuziehen. Also man kann auch manchmal Klaas und so. Ja. Die Kollegen von Baywatch Berlin, ja. Genossen. Genossen. Genau. Okay, genau. Ja, Reichweite wär schön, wenn wir die hätten. Ja. Ja. Aber ja, sag mal Bescheid und vielleicht lässt sich da ja was machen. Aber ich glaube schon, wenn wir es ändern würden, dass es für mich schon sehr emotional wäre. Also ich glaube, ich merke das dann erst, wenn es dann nicht mehr da ist, dass es mir fehlen würde. Aber vielleicht würden sich auch Leute beschweren, könnte ich mir sogar vorstellen. Manchmal sind Leute sehr empfindlich, wenn man so mit so Gewohnheiten bricht oder so. Ja, ja, das stimmt. Ja. Gut, aber eine Gewohnheit ist regelmäßig dieses Biertelefonat. Tolle Überleitung, ne? Also ich hätte ins Fernsehen gehen sollen und zur goldenen Zeit. Perfektes Genie. Wirklich. Das Jahr fing ja sehr, für mich so ein bisschen deprimierend, erschütternd an. Ich glaube, wir haben ja auch ansatzweise schon mal über Venezuela geredet, ne? Und auch über Kuba. Mittlerweile, obwohl es erst ein Monat oder 5 Wochen her ist, was eigentlich keine lange Zeit ist, es passiert so viel, dass man fast das Gefühl hat, das ist ein alter Hut, die Entführung von Nicolas Maduro, die Teilbombardierung, also kurze Intervention, wo aber auch Leute gestorben sind, mehrere Dutzende durch die USA in Venezuela, um die Regierung zu stürzen und ja, auch die Entführung eines Präsidenten. Das hat mich schon geschockt, weil das so ein James-Bond-Imperialismus war, also wirklich wie in so einem schlechten Film, vollkommen grotesk, brutal. Ja. Und ich finde ja, dass es eigentlich so ein bisschen gezeigt hat, dass wir haben auch einen kurzen Kommentar gemacht, dass dieses ganze Gefasel von der regelbasierten Weltordnung jetzt nicht mal mehr gespielt wird, sondern komplett demaskiert einfach der nackte Imperialismus auf die Bühne getreten ist. Ja. Das war vorher auch nicht anders. Zu Venezuela haben wir uns, glaube ich, im Dezember oder so, ich erinnere nicht mehr ganz genau, wann es war, oder ein bisschen vorher haben wir so ein bisschen ausgetauscht, glaube im vorletzten Biertelefonat, wenn ich mich richtig erinnere. Das war noch bevor es dann so richtig eskaliert ist. Genau. Also ich meine, es war jetzt auch keine so große Überraschung. Es war schon klar, dass sich da was zusammenbraut und die Option eines Einmarsches oder einer Militärintervention, die war auf jeden Fall immer da, so, ne? Ja. Aber dass es dann doch so schnell passiert ist und dann auch so in der Form, das hat mich dann auch schon überrascht, ja. Vielleicht muss man noch mal kurz zusammenfassen. Venezuela hat natürlich deswegen für Linke, auch meiner, vielleicht auch noch deiner Generation, natürlich schon so eine gewisse Bedeutung, weil ja das damals so ziemlich das Einzige war. Ich spreche jetzt so von den Nullerjahren, so was es so gab. Also mit Hugo Chavez damals, ne, eine Linksregierung, die auch mal weiter nach links gegangen ist und zumindest rhetorisch mit dem Sozialismus kokettiert hat, den Sozialismusbegriff, Verstaatlichung vorgenommen hat, große Sozialprogramme, eng mit Kuba verbündet war, war das eine große Hoffnung. Auch Kommunisten war immer klar, dass das, ja, dass auf eine halbe Revolution eine ganze Konterrevolution folgt. Das ist, glaube ich, ein Marx- oder Engels-Zitat, denn es gab dort niemals einen grundsätzlichen Bruch mit dem Kapitalismus. Es gab aber durchaus das Potenzial zeitweise, aber letztendlich ist dann nach Chavez Tod auch durch den Verfall des Ölpreises eine Dynamik entstanden und verbunden mit auch der Entstehung einer neuen Bully-Bourgeoisie, hat man das genannt, einer neuen Clique. Bully-Bourgeoisie, okay. Ja, ich glaube, das war der Begriff, interessanter Begriff. Der immer weit, der immer weiteren Degeneration, so dass man zum Schluss, also ich habe immer so jedes Jahr geguckt, was geht in Venezuela, und man musste wirklich jedes Jahr wieder, was es da eigentlich noch zu, was es da eigentlich noch zu verteidigen gibt, wobei ich das gleich wieder zurücknehmen will. Natürlich macht es einen Unterschied für die Ärmsten und der Armen, auch wenn das weit entfernt ist von irgendwelchen sozialistischen Modellen, ob es sowas wie ein bisschen Krankenversicherung oder Sozialstaat gibt oder nicht. Ne? Also die Alternative ist ja ein altes, rechtes, neoliberales, möglicherweise CIA-Regime. Aber es ist jetzt nicht so, dass dort eine marxistische Regierung gestürzt wurde. Und trotzdem ist es eine Regierung, die im Widerspruch zum US-Imperialismus stand, die auch dafür angegriffen wurde, dass sie immer noch auf Reste des Öls bis jetzt, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch, bestanden hat. Also dass es staatliche Ölvorkommen gab, dass die Amis keinen Zugriff hatten. Geht da um geopolitische Erwägungen, auch den Einfluss Chinas in der Region und so. Also man darf da jetzt auch nicht so eine super Äquidistanz an der Position einnehmen und das Ganze jetzt komplett verklären. Und jede vernünftige Reaktion unserer auch war ja Solidarität mit dem venezolanischen Volk und eine scharfe Zurückweisung der imperialistischen Aggressionen auch. Ich würde auch sagen, auch die Freilassung Maduros, die zu fordern, das ist jetzt keine falsche Forderung oder so. Auch wenn natürlich jetzt Maduro vielleicht nicht unser Bezugspunkt ist. Schon krass. Aber du wolltest was sagen. Ja, also die wirtschaftlichen Probleme in Venezuela, die in den letzten Jahren zugenommen haben, das war natürlich eine Mischung aus Fehlentscheidungen der Regierung in den letzten Jahren, du hast ja gerade schon gesagt, auch eine gewisse zu starke Abhängigkeit von den Einnahmen aus der Ölproduktion und des Ölexports, zu wenig Diversifizierung der Wirtschaft, aber natürlich auch der Wirtschaftskrieg der USA gegen Venezuela. Ich würde sogar sagen, das war schon der Hauptgrund. Genau. Also ich finde es halt immer wieder auch so witzig, wenn jetzt wieder auch so Liberale und so dann mal wieder raushauen. Ja, man sieht ja auch in Venezuela, dass Sozialismus nicht funktioniert und immer nur zu ökonomischer Ineffizienz führt und so. Also das erste Mal, du hast es gerade gesagt, in Venezuela gab es ja nie einen richtigen Sozialismus, also keine vollständige Überwindung des Kapitalismus, wenn auch Verstaatlichung in vielen Schlüsselbereichen und so. Aber einfach mal komplett auszublenden, dass dieses Land seit Jahren im Fadenkreuz ist von wirklich brutalen Wirtschaftssanktionen und jetzt auch vor allem im letzten Monat nochmal sehr verstärkt mit dem Ölembargo und so und der Handelsblockade. Jetzt Kuba übrigens auch nochmal, ist ja extrem, was so gut passiert. Ja, da wollte ich auch nochmal zu sagen. Also Lage ist ja... Aber ich sagen, wenn immer von Sanktionen und Wirtschaftskrieg gesprochen wird, dann das ist ja richtig Krieg. Also ich finde, es wird manchmal auch so, sogar von der Linkspartei habe ich schon mal sowas gehört in Bezug auf Russland, irgendwie so, ja, kein Krieg, aber Sanktionen ja oder so. Wenn man das sagt, sagt man wirklich, da sollen Leute sterben. Also diese Sanktionen des westlichen Imperialismus führen ja ganz de facto dazu, dass Leute nichts zu essen haben, keine Energieversorgung haben, dass Wirtschaft destabilisiert wird, dass Leute ihr Erspartes verlieren, ne? Ins Elend leben. Also das ist Wirtschaftskrieg. Und da hat die USA wirklich auf allen Ebenen mit legalen und illegalen Mitteln, mit CIA-Mitteln, jetzt auch mit militärischen Mitteln, alles gemacht, um diese Regierung zu stürzen. So. Und wahrscheinlich wäre der Zustand schon ein besserer gewesen, wenn das nicht passiert ist. Was jetzt nicht heißt, dass es dort keine Probleme gab oder dass da eine glorreiche sozialistische Regierung, die auf dem Weg zur Planwirtschaft war, gestürzt. Natürlich, es gab auch zum Beispiel in den letzten Jahren auch immer mehr Repressionen auch gegen Kommunisten, gegen linke Kritikerinnen, auch aus dem eigenen Lager, in den eigenen Reihen. Also das sollte man auch, das nicht irgendwie unter den Teppich kehren, so, ne? Da fand auch eine Degeneration statt der bolivarischen Revolution oder dieses, wie kann man das nennen, progressiven Prozesses. Aber am Ende des Tages, ja, was die USA da anstreben oder auch die westlichen Staaten, ist halt am Ende halt auch ein neoliberales Regime, was den Menschen noch weniger zu bieten haben wird. Und es geht auf keinen Fall um Menschenrechte und Demokratie, das ist völlig klar. Es geht am Ende vor allem um wirtschaftliche Interessen und geopolitische Interessen, das hast du auch gerade schon gesagt, ne? Zurückdrängung des Einflusses Chinas in der Region und Russlands. Und das sagt Trump ja auch ganz offen, also da macht er ja auch keinen Hehl draus. Ich finde es übrigens auch sehr interessant, diese Friedensnobelpreisträgerin aus Venezuela, Machado, ne? Ja, das ist ja wieder so eine im Volk komplett unbeliebte Rechtsradikale. Genau. Aber ich finde es richtig wild, ich finde es richtig witzig, dass einfach sogar Trump, also sie hat jetzt gehofft, dass jetzt nach der Führung von Maduro und so, dass sie da jetzt von Trump hofiert wird und eingesetzt wird als neue Präsidentin und so. Aber selbst Trump hat einfach gesagt, dass sie einfach zu wenig Rückhalt hatte in der Bevölkerung und deswegen gar nicht die Basis hätte im Land, um Präsidentin zu sein. Ja. Also es, und da kann sie noch so viel Arsch kriechen, sie hat ihm genau. Den Friedensnobelpreis symbolisch geschenkt. Ja, ja, ja, ja, ja. Diese Arschkriecherei, ich meine, es ist mir ja scheißegal, was die da untereinander machen, diese scheiß Elite da so, aber es ist schon ein bisschen peinlich gewesen, das zu sehen. Ich meine, Trump hat ja auch den Friedenspreis von der FIFA bekommen, aber der hat sich wirklich derart angebiedert und sie wird nicht Präsidentin. Um aber mal wieder ein bisschen ernsthafter über das Thema zu reden, wo man schon drauf eingehen muss, ich möchte mich jetzt auch nicht an irgendwelchen Verschwörungstheorien, die ich nicht belegen kann, beteiligen, aber diese Intervention und die Führung von Maduro wirft schon Fragen auf. Also die Luftabwehr hat nicht richtig funktioniert, es musste Beteiligung innerhalb des venezolanischen Regimes gegeben haben, oder der Regierung besser gesagt, und auch für die Rhetorik der Übergangspräsidenten, Rodriguez heißt die, glaube ich, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Rodriguez, glaube ich, ja. Also auch diese Übergangspräsidentin Rodriguez, deren Rolle ist ja auch nicht so ganz klar rhetorisch. Also weist sie natürlich die Entführung zurück und sagt, wir werden uns nicht erpressen lassen. De facto, ich meine, der Druck des Imperialismus ist auch mächtig, wurden jetzt die staatliche venezolanische Ölgesellschaft, glaube ich, teil oder mehr als teil privatisiert. Und man kann sagen, von diesem degenerierten Prozess der bolivarischen Revolution scheint das noch ein weiterer Schritt der Degeneration zu sein. Natürlich mit massiver Erdrosselung und Erpressung durch die USA. Also das gehört dazu, ne? Hm. So. Aber es ist jetzt auch keine Orientierung auf Widerstand, die Linkskräfte, die Basiskräfte, Volksbewaffnung oder wie auch immer. Und mir ist schon klar, das kann man jetzt vom Sofa hier leicht sagen, ne? Ich weiß, dass die Situation schwierig ist, aber es ist jetzt keine Perspektive von unten, wo man sagt, wie können wir uns jetzt irgendwie verbinden und Widerstand leisten, sondern scheint so eine Kumpanei zu sein und das Ergebnis scheint auch noch offen zu sein. Zumindest scheint die organisierte Rechte nicht stark genug zu sein, dass Trump sagt, wir setzen da einfach eine Regierung ein, sondern ich glaube, der will jetzt so einen Übergangsprozess, vielleicht werden ein paar Leute korrumpiert, eingekauft, später verfolgt und dann wird wahrscheinlich irgendwann so eine liberale Regierung kommen und das Projekt Venezuela. Ja, hat sich nochmal irgendwie erledigt. Ja, also es ja, ist keine schönen Aussichten leider, aber ja, ich was ich mich auf einmal auch frage, die eigene Basis, also ich meine, Rodriguez muss ja trotzdem am Ende irgendwie versuchen, da die eigene Basis zufriedenzustellen, die chavistische Basis, und ich frage mich halt, wann der Bruch kommt, also wo dann die Basis irgendwann sagt, also die Unterstützerinnen unten aus den unteren Klassen, wo die sagen, nee, ja, ich meine, die kommunistische, nicht mehr, ja. Sorry. Ja, also wo da irgendwann der Druck dann zu groß sein wird und es auch zu einer Spaltung des chavistischen Lagers kommt oder krassen Widerstand von unten, ne? Das könnte ja auch eine Chance sein. Es könnte ja auch eine Chance sein der Erneuerung irgendwo auch, ne? Um diese Degeneration, Bürokratisierung aufzubrechen. Aber klar, andererseits, du hast gerade schon gesagt, es gibt einfach auch so einen massiven ökonomischen, objektiven Druck durch den US-Imperialismus, dass auch jede andere Regierung es sehr schwierig hätte, auch wenn sie vielleicht wirklich ihr Bestes geben würde, sich dem Druck nicht zu beugen, ne? Ja, die kommunistische Partei Venezuelas hat ja auch eine klare Position dazu, also klare Zurückweisung der Intervention, und natürlich stand in dem Moment der Entführung und der Intervention nicht Kritik an Maduro im Vordergrund, aber sie hat auch schon ganz klar den Weg gezeichnet, also aufgezeigt, wie es dazu kam, ne, und was innerhalb des Prozesses der bolivarischen Revolution so passiert ist. Ja, die Frage, ob das zu einer Konsolidierung der Linkskräfte kommt, das wäre natürlich wünschenswert, allerdings wird es einen hohen Preis geben, und ich denke mal, ohne der Experte zu sein, wir planen da auch noch was zu dem Thema zu machen, ähnlich wie zu Kuba, zu dem wir gleich mal übergehen könnten. Ich denke schon, dass auch die ärmsten Damen immer noch was zu verlieren haben in Venezuela, aber da steht jetzt nicht die Frage Sozialismus oder Rechtsregierung so auf der Tagesordnung, sondern irgendwie ja sozialdemokratische Resterrungenschaften versus massive Verschlechterung, ne? Und koloniale Einmischung oder imperiale Einmischung durch die USA, was ja schon beginnt. Ja, in dem Zusammenhang muss man darauf hinweisen, dass Venezuela der wichtigste Öllieferant für Kuba war. Zum Thema Kuba, für die Hörer, die vielleicht nicht so lange dabei sind, ist ja für uns Kommunisten ein besonders wichtiges Land. Einige sagen, das letzte sozialistische Land der Welt, was ja jahrzehntelang auch über dem Fall der Sowjetunion standgehalten hat, sehr bekannt war für seine weltweite Solidarität, für die Ärmsten der Armen, solidarische Unterstützung weltweit, ein Vorbild für eine Revolution mit Massenbasis von unten, mit einem hervorragenden Gesundheitssystem, Alphabetisierung und so, was auch auf niedrigem Niveau gehalten wurde. Die letzten Jahre durch Trump, schon Trump 1, einem massiven Wirtschaftskrieg ausgesetzt, wo auf Kuba ein Zustand erreicht wurde, dass ja auch diese Errungenschaften kaum noch aufrechterhalten werden konnten. Mhm. Nicht, weil Kuba das nicht verzweifelt versucht hat, das kann man den Genossen dann wirklich nicht vorwerfen. Bei allen Sachen, was man vielleicht auch kritisieren kann, an ökonomischen Entscheidungen oder so, das ist eine Debatte, die jetzt in die Tiefe gehen würde. Aber bei Kuba sieht man wirklich die Bemühungen, die wollen ihre Bevölkerung versorgen. Die ganze Politik ist darauf ausgerichtet, diesen Sozialstaat zu erhalten. Und das ist wirklich, es geht wirklich dort darum, um den Lebensstandard und die Interessen der Bevölkerung. Und Kuba ist eine isolierte Insel, Sozialismus auf einer Insel ohne große Partner oder viele Partner, kann eigentlich sowieso nicht funktionieren. Aber jetzt wird wirklich der absolute Todesstoß versucht. Also das Ölembargo, Mexiko liefert kein Öl mehr, weil es von Trump erpresst wird. Trump will Kuba eigentlich wirklich ja zu Tode knebeln. So, und ich habe jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also ich meine, die Lage ist ja so dramatisch, dass es ja wirklich das Tote drohen, ne? Also dass Menschen sterben. Also furchtbar. Ich war zuletzt vor 10 Jahren dort, da war sogar so eine gewisse Aufbruchstimmung. Natürlich ist Kuba ein armes Land gewesen, aber das kann man gar nicht vergleichen miteinander, was ich da jetzt höre. So und natürlich, irgendwann, das kann man auch verstehen, verliert dann so eine Regierung auch den Rückhalt der Bevölkerung, die gar nichts mehr anbieten kann, auch wenn sie alles versucht. Ne? Ja. Leute kämpfen aufs nackte Überleben. Und trotzdem bleibt es eine Tatsache, wenn die sozialistische Regierung Kubas fällt, dann wird Kuba ein Land sein, was dauerhaft ins Elend, also vielleicht nicht dauerhaft, ne, aber erstmal ins Elend stürzt. Und da gibt's ja immer das Haiti-Szenario, also mit bewaffneten Drogengangs, dann werden wieder Leute Analphabeten werden, gar keine Gesundheitsversorgung kommen. Also der Zustand wird nicht besser, sondern schlechter. Und so ein bisschen die Frage, ob es noch Kuba irgendwie noch gelingt, die zwischenimperialistischen Widersprüche zu nutzen, ne, mit Geldgebern. China ist ein Verbündeter, wie man China jetzt bewertet, ist eine größere Frage. Also unterstützt schon, aber natürlich jetzt nicht in der Art und Weise, wie das jetzt früher die Sowjetunion gemacht hat. So, für die Linken wäre mein Statement auch. Ich habe auch überlegt, ob man vielleicht von der Kuba Soli ein Spendenkonto mal einblenden kann oder so. Kann man ja mal überlegen irgendwie. Zumindest informiert euch. Ich finde schon, dass es darum geht, jetzt irgendwie Solidarität für das kubanische Projekt zu organisieren. Wir kommen ja da ja auch noch zu Rojava, ne, wo das ja auch viel geschieht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Kuba zu einem Zeitraum, wo es nicht mehr so sexy ist, also wo man nicht mehr das tolle Gesundheitssystem so bestaunen kann oder Sozialismus unter Palmen, also von manchen schon, aber von vielen nicht mehr so im Fokus ist, so, sondern so für so eine verstaubte, bürokratische KP. Ist nicht so sexy wie jetzt Rojava mit kurdischen Kämpferin mit, also Kalaschnikows und so. Also merkt man schon so dieses Missverhältnis, also welche, wo die Solidarität von deutschen Linken vor allem, in welche Richtung sie geht und wo nicht, ne? Also das ist auch irgendwie Ausdruck des ideologischen Zustands auch der Bewegung. Absolut. Ich glaube, das hat Domenico Lussuro mal beschrieben, der Philosoph, ne? Muss man jetzt nicht alles gut finden, was das sagt, dass die westliche Linke immer schnell das Interesse an so revolutionären Bewegungen verliert, wenn sie aufhört, also wenn sie in so eine Phase einmal der Konsolidierung geht, ne, wo es dann auch wirklich darum geht, einfach eine Planwirtschaft aufzubauen, und noch viel mehr, wenn sie so bedroht sind, so, und es nicht mehr so heroisch ist. Ich meine, Fidel und Che mit der Waffe, die dem Volk den Sozialismus bringt, also auch wenn das so jetzt nicht war, ne? Und ein armes Land befreien und soziale Errungenschaften, ne? Mit den ganzen, diese jungen Männer mit den Bärten und so, das ist natürlich was anderes als eine Regierung, die verzweifelt versucht, irgendwie Ölknappheit zu verwalten und Ölreserven mit Stromabschaltung und so zu regulieren. Ich meine, ich würde sogar sagen, sogar in dieser Situation sieht man, dass eine Planwirtschaft mit so einem Mangel ganz anders umgeht. Ne? Also, oder eine rahmengeplante Wirtschaft, um es mal so auszudrücken, irgendwie. Das ist natürlich Verteilung von wirtschaftlicher Drosselung und Armut und knappen Gütern, aber sie machen es tatsächlich, ne? So. Ja, wie ist gerade mal die Lage? Also es gibt doch Verhandlungen, glaube ich, zwischen der kubanischen Regierung und den USA. Ich weiß nicht, was kann man denn der Verhandlung. Hast du mindestens Trump gesagt? Der sagt ja viel, dass er angeblich mit höchsten Regierungsvertretern verhandelt. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was da eigentlich verhandelt werden soll. Kuba hat auf jeden Fall erklärt, was nicht zur Debatte steht, ist das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Also was ja eigentlich schon ziemlich viel ist, so. Und na gut, ich meine, ich könnte mir vorstellen, es gibt natürlich diese Community Exil-Kubaner, die ihr Eigentum zurück will, aber das kann eigentlich Kuba auch nicht machen, wenn es nicht komplett die Legitimation verliert. Vielleicht will der auch da irgendwelche Teilprivatisierung, ich weiß es aber nicht. Diese vielleicht Freilassung von bestimmten politischen Gefangenen oder so. Gut, aber dazu müsste es ja nicht diese manchmal kommt mir tatsächlich die Trumpsche Außenpolitik aber auch, ich weiß, es wird immer viel psychologisiert, aber manchmal erkenne ich auch wirklich keine Linie in der Trumpschen Außenpolitik was. Mhm. Also, dass Kuba jetzt weg will, gerade Marco Rubio, sein Außenminister, der ja sehr verwurzelt ist in dieser Exil, also rechtsradikalen Exil-Kubaner-Community, da wäre das schon, glaube ich, ein Erfolg. Das passieren, versuchen seit wie vielen Jahren jetzt? 70, 80 Jahren? Versuchen, glaube ich, alle US-Präsidenten Kuba zum Fall zu bringen, ja auch schon mit Intervention, und ich glaube, es wäre Trump eine große Freude, wenn ihm das gelingt. Glaub so schlecht. Also ich habe die Einschätzung von Genossen, die sich gut auskennen auf Kuba, gehört, dass die Situation bedrohlicher ist als nach 90 gerade. Aber manche sagen auch vergleichbar bedrohlich. Kuba hat es schon mal geschafft, was unglaublich war. Also die haben 90% ihrer Wirtschaftsbeziehungen verloren und Subventionen. Und das jetzt aber scheint mir wirklich eine existenzielle Bedrohung zu sein. Und bei allen unterschiedlichen Einschätzungen zu Kuba, finde ich, sollten Linke jetzt wirklich Solidaritätsdemos organisieren und Kundgebungen und Veranstaltungen machen. Wir sollten auch nochmal eine Folge machen, finde ich übrigens, zum aktuellen Thema, auch zeitnah, und das Thema auf die Agenda setzen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist das ist sehr traurig, wie gerade die Lage ist. Aber es bringt jetzt auch nichts, wieder rumzuheulen und alles immer nur zynisch zu sehen, sondern muss jetzt gucken, was können wir machen hier mit unseren begrenzten Mitteln, und sollten auf jeden Fall unser Bestes geben, da zu unterstützen, ob jetzt in Form von Spenden oder in Form von Demonstrationen, Kundgebungen, um halt Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema. Ja. Genau, ja. Kuba war ja auch selber immer, als es das konnte, solidarisch mit anderen Kräften, sogar mit Linkskräften im Westen, so, aber vor allem Lateinamerika, also in Form von Erklärung hat Lateinamerika auch diese Sozialforen damals unterstützt, also, oder hatte immer so einen internationalistischen, globalen Blick, oder auch humanitäre Geschichten, ne? Also ich glaube, nach der Tschernobyl-Katastrophe haben die einfach als Land selber gerade in wirtschaftlichen Schwierigkeiten schon Kinder, die von Strahlung betroffen waren, aufgenommen, haben überall so Gesundheits- und Sozialmissionen hingeschickt. So, und einfach, Kuba ist jetzt seit ein paar Jahren in der Lage, wo es einfach Unterstützung braucht. Ne? Und es passiert teilweise auch. Aber das hat jetzt so konkrete Geschichten, aber unsere Aufgabe ist ja vor allem politisch darauf hinzuweisen, was da zu verlieren ist und was da auch wieder zu gewinnen ist. Ne? Ja. Ja, so viel dazu. Tja. Ich habe ja gesagt, das ist ein Horrormonat. Benny, du hast gerade eine Folge zu Rojava gemacht. Was gibt es denn zu Rojava zu sagen? Ja, die. Außer, dass man die Folge hören soll. Die schönen Nachrichten gehen weiter. Also in den letzten Wochen ist ja auch die Lage in Nordsyrien eskaliert. Mhm. Also ihr werdet ja wissen, dass die Assad-Regierung ja gestürzt wurde vor über einem Jahr mittlerweile, glaube ich, und mittlerweile neue islamistische Regierung an der Macht ist unter dem sogenannten Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa, früher auch Al-Qaida-Kämpfer. Und ja, jetzt in den letzten Wochen kam es halt verstärkt zu Kämpfen zwischen der syrischen Armee und den Kämpfern oder den militärischen Einheiten Rojava's, also diesen Selbstverwaltungsstrukturen, kurdischen linken Selbstverwaltungsstrukturen in Nord- und Ostsyrien. Und ich glaube, man kann es zusammenfassen mit, dass das syrische Regime im Prinzip die völlige Unterwerfung und Kontrolle möchte über die Gebiete und auch die kurdische Autonomie bekämpft, auch als Verbündeter der Türkei, also die Türkei hat ja einen großen Einfluss auch auf die neue syrische Regierung und bekämpft da halt auch diese kurdischen Autonomiebestrebungen und auch die kurdische Freiheitsbewegung und die PKK, die da ja auch Einfluss hat. Mhm. Genau, aber es gab jetzt vor kurzem einen neuen Waffenstillstandsabkommen. Es gab da mehrere immer wieder so, die aber sehr brüchig waren, die immer wieder gebrochen wurden, vor allem seitens des syrischen Regimes. Und die neueste Waffenruhe oder das neueste Abkommen scheint jetzt zu halten, so seit über einer Woche, wobei auch da fraglich ist, wie lange. Aber jetzt scheint die Lage so zu sein, wenn ich recht informiert bin, dass die militärischen Strukturen und die Sicherheitsstrukturen in dem Selbstverwaltungsgebiet Rojava sollen jetzt doch dann doch jetzt endgültig eingegliedert werden in den syrischen Staat. Das Personal soll aber weiterhin erhalten bleiben. Die zivilen Verwaltungsstrukturen sollen angeblich unangetastet bleiben, aber dann jetzt trotzdem dem Innenministerium unterstehen und auch das Personal in den Verwaltungsstrukturen soll jetzt vom syrischen Staat bezahlt werden. Aber ja, es wird sich zeigen, also was da wirklich von umgesetzt wird. Ich habe auch gehört, dass die Lage in Kobane immer noch sehr schwierig ist wegen der Blockade. Also die humanitäre Lage dort ist immer noch sehr, sehr schlimm. Und ja, also es sieht auf jeden Fall auch nicht gut aus, so für das Projekt Rojava. Und jetzt gerade scheint es eine kleine Atempause zu geben von den Kämpfen. Aber ich habe so den Eindruck, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Kämpfe weitergehen. Beziehungsweise wird sich jetzt zeigen auch, wie sehr die syrische Regierung sich hält an dieses Abkommen. Aber man sieht ja schon, dass im Großen und Ganzen der Prozess der Eingliederung der Strukturen im syrischen Staat ja jetzt doch jetzt voranschreiten, ne? Und dann wird es, glaube ich, fraglich sein, was da noch übrig bleibt eigentlich von den Selbstverwaltungsstrukturen und den durchaus auch sozialen Errungenschaften, die da erreicht wurden in den letzten Jahren. Ob jetzt im Bereich der... Ich fand in deiner Folge auch ganz interessant, wo nochmal erklärt wurde, was so die sozialen Errungenschaften waren, natürlich immer angegriffen und im Kontext der Möglichkeiten, die es dort gab. Das war schon nicht nichts, ne? Auch wenn ich aus Marxista Fragen hätte zu Sachen, aber das wäre dann eher so eine innerlinke Debatte. Auch da würde ich sagen, steht jetzt der Angriff im Fokus, wobei wir gleich nochmal vielleicht kurz auf den Aspekt kommen kann, was Marxisten teilweise auch so kritisieren, ne? Was zu tun hat mit der Entwicklung jetzt. Was ich jetzt aber aktuell gelesen habe, ist vielleicht auch mal wichtig zu erwähnen, dass schon von einer humanitären Krise auch gesprochen wird. Also es kommt zu Vertreibungen, wurde schon erwähnt, Versorgungsengpässen und ja, vielen Entbehrungen der Zivilbevölkerung. Aus Kobane wurde berichtet, dass bereits Kinder durch Mangel an Wasser und Medizin gestorben sind. Also da geht es auch um ernsthafte Entwicklung. Es wurden IS-Gefangene auch freigelassen von islamistischen Milizen oder Soldaten der syrischen Armee. Also Schergen, ne? Es kam zu Massakern und Verstümmelungen von kurdischen Kämpfern, vor allem an kurdischen Kämpferinnen auch. Sehr schlimme Szenen, ja. Also furchtbar, keine Frage. Es gab jetzt auch internationale Demos schon, ne? Ich glaube, es war auch welche bei euch wahrscheinlich auch. Wo ich immer sage, das ist gut und richtig. Ich würde es mir auch für Kuba wünschen, habe ich ja schon erwähnt, ne? Also man könnte, es wäre ja auch sogar manchmal denkbar, ein paar Sachen gleichzeitig auf die Agenda zu setzen. Man muss natürlich auch sagen, so, dass es hier in Deutschland auch eine ganz andere Community gibt und eine ganz andere Verwurzelung oder Nähe, ne? Also es gibt ja schon sehr viele. Aber ich glaube, das ist nicht der einzige Grund. Aber ich will jetzt gar nicht die Demos kritisieren, also in der Situation. Ja. Ich finde das gut irgendwie. Du hast recht. Also natürlich, ja, das spielt das eine Rolle. Und ich glaube, für ein gewisse Generation Linke hat das auch eine sehr, also identitäre Rolle gespielt, das Thema, ne? Roger war, aber die Lage ist schlecht. Vielleicht nochmal uns kurz zu erwähnen, es wird ja immer mal wieder unter Kommunisten kontrovers diskutiert, du hast es auch in der Folge angeschnitten. Wer das jetzt genau wissen will, sollte das einfach hören, aber kann man kurz sagen, was so die Kritik ist von manchen Kommunisten an dem Projekt Roger war oder an Strömungen, die sehr orientieren auf diese Konzepte? Naja, also eine große Kritik ist ja vor allem jetzt in den letzten Jahren, dass es ja durchaus eine Zusammenarbeit gab der Selbstverwaltungsstrukturen Rojava und den USA, was ja soweit irgendwie ging, dass dann ja auch US-Truppen stationiert waren auch auf dem Gebiet der Verwaltungsstrukturen und teilweise auch die Kontrolle hatten über die Öl- und Gasfelder. Da gab es den Vorwurf, ja, dass quasi da, dass ein Ausverkauf stattfindet an den US-Imperialismus oder Rojava und die PKK sich da zu einem nützlichen Gehilfen machen des US-Imperialismus im Kampf gegen Assad und so und anderen geopolitischen Gegenspielern des Westens dort. Und dann natürlich auch, da bin ich jetzt zu wenig drin, ne? Also ich fände es gut, da auch nochmal eine Folge zu machen, wenn wir nochmal wirklich da tiefer einsteigen oder eine Diskussion aufführen mit Vertretern aus verschiedenen Lagern. Aber also die Strukturen in Rojava sind ja sehr stark beeinflusst von der Idee dieses demokratischen Konföderalismus, ne? Das ist ja quasi so diese Ideologie oder wie Tim Krüger das genannt hat, in unserem Gespräch, Verwaltungskonzept oder Gesellschaftsentwurf, der von Abdullah Öcalan, also der Anführer der PKK, dem wichtigsten Mitbegründer der PKK, entwickelt wurde. Und dazu muss man sagen, dass die PKK ja lange Zeit eigentlich sehr marxistisch orientiert war, ne? Also marxistisch-leninistisch, ja. Und dann aber so in den 90ern nach dem Untergang der Sowjetunion und auch dem Bedeutungsverlust von kommunistischen Strömungen dann auch so, ja, ich weiß jetzt nicht wie sehr, aber dann doch im Großen und Ganzen sehr stark marxistische Positionen aufgegeben hat oder zumindest sich da geöffnet hat für neue Einflüsse, also eher so, ich würde sagen, kann man das sagen, anarchistischen Einflüssen oder so liberalen Einflüssen. Das jetzt genau zu erklären, was damit auf sich hat mit diesem Konzept, da fehlt mir jetzt das Wissen, aber genau, zumindest war der Versuch da, diese Idee des demokratischen Konföderalismus dort umzusetzen, was sehr stark Wert legt auf Fragen wie Gleichberechtigung der Geschlechter oder der Frau vor allem, Basisdemokratie, Rätestrukturen, Ökologie und aber auch natürlich die kurdische Autonomie, ne? Also es ist ja sozusagen auch der große Anspruch gewesen, dass man der unterdrückten kurdischen Bevölkerung in der Region dort auch ja die Möglichkeit gibt, ihre Kultur leben zu können. Aber es war jetzt nicht so, von dem, was ich verstanden habe, dass es jetzt nur angedacht war als kurdisches Projekt, sondern dass halt auch andere Bevölkerungsgruppen da gleichberechtigt partizipieren konnten. Genau, durchaus auch mit einem antikapitalistischen Anspruch, also dass man schon versucht hat, im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten ja auch Formen des Gemeineigentums oder von des nicht kapitalistischen Produzierens einzuführen. Aber da bin ich jetzt auch zu wenig drin, wie sehr das da, also wie weit das jetzt ging, ne? Also in der Folge mit dem Krüger. Auch da kritisieren ja Marxisten, dass nicht nur aus objektiven Gründen, die dem Kontext geschuldet sind, durchaus auch revisionistische Positionen vertreten werden. Können wir im Detail ja vielleicht wirklich mal diskutieren in einem Streitgespräch, ne? Gerade die Frage der imperialistischen Interessen und inwiefern, also es gibt ja auch die Position, und wenn man wieder an die Geopolitik dort denkt, die sagt, in solchen Regionen kann man momentan eigentlich nur unter irgendwelchen taktischen Verbindungen mit einer imperialistischen Macht bestehen, dass das gar nicht anders ginge heutzutage, ne? Und dass es historisch ja auch immer so war, dass auch sozialistische Versuche, also orthodox-marxistische Kräfte, das auch immer wieder machen mussten in ihren Entwicklungsetappen, ne? Und dann die Frage, wie weit geht man, wo hört's auf und so, ne? Das ist irgendwie eine spannende Frage. Mein Eindruck ist, dass es teilweise schon sehr weit ging in Rojava. Es ist natürlich auch die Frage der Alternativen. Und Tim Krüger sagt ja in deiner Folge, dass man auch nicht immer nur auf die Zusammenarbeit mit der USA gucken muss, sondern dass mit mehreren Großmächten es da taktische Bündnisse gab und dass man auch nicht überrascht ist, damit gerechnet hätte, so vielleicht auch Fehler gemacht hätte. Naja, also das ist die Gemengelage. Und auch da, um jetzt nicht missverstanden zu werden, bin ich natürlich dafür, dass man auch da alle Augen offen hält und ja auch Solidarität übt, ne, weil also gegen eine weitere Verschlechterung, aber ich glaube, man muss Dinge auch analysieren und gucken, was ist angelegt in ihnen, ne, also wie wir es ja bei der jetzt nicht wirklich vergleichbaren bolivarischen Revolution jetzt auch gerade gemacht haben, ne, also es gibt ja die Kritik da, ich habe jetzt die Texte nicht gelesen, von Abdullah Öcalan, ne, also dem PKK-Anführer, der in vielen Schriften die Idee des demokratischen Konföderalismus ausformuliert hat, aber es soll halt auch Schriften geben, angeblich, wo der Westen oder westliche Staaten durchaus auch als strategische Bündnispartner betrachtet werden, um irgendwie liberal demokratische Verhältnisse zu schaffen. So müsste ich nochmal genau reinschauen, ob das stimmt. Ja, aber es ist eine schwierige Frage. Also wo fängt quasi das Ausnutzen von zwischen imperialistischen Widersprüchen an oder das Taktieren unter schwierigen Bedingungen und wo endet es oder wo fängt Verrat an, ne? Verrat oder die Aufgabe der eigenen Prinzipien. Ich maß mir jetzt auch nicht an, da eine Antwort drauf zu haben, aber ich finde es gut, auf jeden Fall ja da noch mehr Folgen zuzumachen. Das war jetzt unsere erste Folge. Genau, was ja auch ein bisschen schade ist, dass wir es nicht schon vorher irgendwie thematisiert haben, aber hängt vielleicht auch ein bisschen an mir, glaube ich. Also nicht nur, du hattest dann auch irgendwie nicht die Initiative ergriffen. Ich habe ja mal gesagt, ich kenne mich mit dem Thema nicht so aus, was jetzt vielleicht überraschen mag oder so. Das war jetzt nie so mein wichtigstes Thema. Ne? Hörst du mich? Ich höre dich, du guckst gerade so verdutzt. Das hat mir auf jeden Fall nochmal Anlass gegeben. Auch deine wirklich sehr gute Folge. Jetzt habe ich 6-mal Werbung gemacht. Ich meine es aber ernst irgendwie. Ist auch eine ganz gute Einführung, also auch für aktuelle Situationen, aber es wird auch nochmal historisch verwiesen. Und ja, auf die Kritik und die Kontroversen, da können wir nochmal eingehen, würde ich sagen, oder? Würden wir vielleicht uns vornehmen für dieses Jahr. Ja, also fände ich sehr wichtig und auch sehr interessant. Finde ich gut, ja. Wahrscheinlich wird es dann meine Aufgabe sein, das dann umzusetzen. In dem Fall schon. Ich habe ja aber auch schon viele Folgen vorbereitet, um mal unseren Beziehungsstreit hier gleich live auszutragen. Nein, aber ich würde mich auf jeden Fall einbringen und einlesen. Ist ja auch immer ein Anlass, finde ich. So eine Folgenvorbereitung finde ich manchmal gar nicht schlecht, um selber an so ein Thema reinzukommen. Also ging mir häufig so, wenn ich für eine Folge recherchiere, dass man nochmal so richtig reinkommt in die Materie. Ja. Könnte mir auf jeden Fall auch nicht schaden. Also ich habe das schon immer verfolgt, aber nicht so in der Tiefe. Ja, irgendwie redet man sich jetzt nicht gerade in einer euphorischen Stimmung, wenn ich jetzt noch den Iran anspreche. Wobei man muss ja sagen, wenn wir auf diese Phänomene schauen, im Iran ist es nochmal ein bisschen anders, dann geht es da ja durchaus auch um einen Aufstand in der Bevölkerung. Und das ist ja jetzt nicht nur etwas Negatives, was sofort mit Regime-Change und negativen Erscheinungen assoziiert ist, sondern es ist ja auch eine Bevölkerung, die sich erhebt. Wobei ich glaube, dass bei der Frage, also ich wechsle mal zum Thema Iran, sich schon die Geister scheiden. Wir haben im Vorfeld gesagt, wir haben jetzt auch keine aktuelle Iran-Folge gemacht. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, dass es da auf vielen Seiten bei der Frage Iran und was ist da gerade los und was sollte die richtige Position sein, auch viele wilde Takes gibt, ne? Sowohl im ML als auch im Trotzkismus. So hast du das, glaube ich, auch gesagt. Mhm. Ich könnte ja vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was eigentlich los war. Also ich mach's mal ganz knapp. Iran ja immer wieder Wellen von Protesten die letzten Jahre auch in eher kürzeren Zyklen, habe ich den Eindruck. Ne? Aber jetzt in diesem Fall ist es so, dass seit Dezember 25 eigentlich es zu massiven Protesten im ganzen Land kam, einfach durch die verstärkte wirtschaftliche Not, die dort irgendwie auch ausgebrochen ist, in verschiedenen Provinzen und hat sich dann schnell nicht nur gegen die wirtschaftlichen Missstände gerichtet, sondern eigentlich kann man sagen, gegen das ganze Regime, wo ja permanent auch dieser gärende Konflikt immer stärker wird. Genau. Was auf jeden Fall krass war, war die Repression. Die Nachrichtenlage ist mal ein bisschen unklar, was man aber auf jeden Fall sagen kann, dass es auch zu einem Internet-Shutdown kam. Dass es dort jetzt massive soziale und politische Probleme gibt. Ne? Also der Charakter des iranischen Regimes ist ja bekannt. Das ist irgendwie kein Geheimnis. Entscheidend, glaube ich, für uns ist auch, welche Rolle spielen jetzt die außenpolitischen Mächte. Also dass die USA möglicherweise sowas wie ein Regime-Change anstrebt, ist ja auch kein Geheimnis. Und auch wieder die Doppelzügigkeit des Westens in der Frage, ne, wo viel über Menschenrechte und Befreiung der Frauen geredet wird. Und wenn man jetzt hier schaut, in die Proteste, die es gibt, scheint mir die Lage auch unübersichtlich zu sein. Es gibt linke Kräfte, es gibt aber auch pro-monarchistische Kräfte, die den Schah zurückwollen. Und ich habe das Gefühl, dass so westliche, liberale Medien ganz gern die rechten und liberalen Kräfte interviewen und als die Iraner darstellen, wie es häufig so ist. Das ist interessant, das gibt es ja auch in anderen also auch wenn es um andere Themen oder Länder geht, auch Venezuela oder Kuba, ne? Ja. Man zeigt dann immer so man interviewt dann immer so bestimmte Venezolaner oder Kubaner aus bestimmten sozialen Schichten, Leute aus der Oberschicht oder obere Mittelschicht, die dann aus der Rechts sind, die da natürlich dann irgendwie was sehr Reaktionäres sagen oder Antikommunistisches oder vielleicht gar nicht mal so offensichtlich. Aber dann so. Bombardiert mein Land bitte, lieber Amerikaner. Genau, und dann wird so getan, als wäre das repräsentativ für die ganze Bevölkerung in dem Land. Und das ist natürlich eine sehr, sehr offene, sehr, sehr verzerrte Darstellung der Kräfteverhältnisse und auch der Positionen im Land, ne? Oder der Stimmung im Land. Naja, was ich jetzt wahrgenommen habe in der marxistischen Debatte, dass es einerseits eine Orientierung auf diese Proteste gab, ne, also so unterstützt die iranische Arbeiterklasse, ne, und möge dieses Drecksregime in sich zusammenbrechen. Ich glaube, da können wir uns anschließen bei dem Teil so, ne? Dann eine Lesart, die das Ganze sehr stark als vor allem von westlichen Interessen und vom CIA gesteuerte Bewegung darstellt, die eigentlich nur zu einem pro-US-amerikanischen Regime-Change führen würde und ja, so wie so eine Proxy-Bewegung, ne? Also das sind so die Pole, die ich auch sehr unversöhnlich erlebt habe. Und naja, ich glaube, bei aller Schwierigkeit der Nachrichtenlage muss man da die Wahrheit in den Tatsachen suchen und mit den Informationen, die einem zur Verfügung stehen, möglichst nüchtern analysieren, was passiert da eigentlich. Ich finde es gar nicht so leicht und ich glaube, man darf auch nicht bestreiten, dass es natürlich US-Interessen gibt, dass die Frage ist, wie stark ist überhaupt noch eine Linke, auf die man sich berufen kann? Was wäre die wahrscheinlichste Auswirkung? Ne? Und trotzdem jetzt jede soziale Bewegung sofort als US-gesteuert zu betrachten oder so, halte ich auch für ein bisschen eine etwas unterbelichtete Analyse. Und trotzdem gibt es das. Ne? Aber was die Frage der Perspektive ist, ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Also natürlich ist es auch dort so im Iran, dass, also ich will jetzt das iranische Regime jetzt da nicht irgendwie zu sehr verteidigen, aber die schwierige ökonomische Situation, ich meine, die Proteste diesmal sind ja vor allem sehr stark motiviert durch die sehr, sehr schwierige ökonomische Situation, ne? Das ist so ein bisschen auch der Unterschied zu den Protesten, die es vor ein paar Jahren gab, wo es die ja sehr stark auch dominiert waren von so Themen wie Gleichberechtigung der Frau und aber auch die Autonomiebestrebungen der kurdischen Bevölkerung. Also da ging es sehr viel auch um diese Themen und jetzt aber ist es, also von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, es waren es Aufstände und Proteste, die sehr stark getrieben waren, die in der Breite nochmal ganz anders gewirkt haben, also viel stärker nochmal auch in den unteren Klassen sich ausgebreitet haben, aber vor allem halt auch motiviert waren durch die ökonomische Verelendung, die natürlich auch zum sehr großen Teil zurückgeht auf die Sanktionen gegen den Iran und den Wirtschaftskrieg. Natürlich ist es aber auch so, dass im Iran, ja, dass das Regime natürlich auch extrem korrupt war und auch sehr viele neoliberale Reformen durchgeführt hat und es auch dort eine herrschende Klasse gibt, die profitiert, während die Mehrheitsbevölkerung immer mehr im Elend lebt. Also das ist natürlich so. Und es scheint aber so, dass dieses Mal auch diese monarchistischen Kräfte, also die Anhänger des sogenannten Schahs, also der Schah war ja vor der sogenannten Islamischen Revolution quasi der Diktator. Er wurde König genannt, aber de facto war er Diktator des Irans, also ein pro-westlicher Diktator, der auch so brutal geherrscht hat, der sowohl Linke als auch andere Oppositionelle sehr brutal unterdrückt hat. Und der Sohn vom Schah, der ist ja jetzt so im Exil und in Exil-Iranern gilt ja so als Hoffnungsträger, als jemand, der im Falle eines Sturzes des iranischen Regimes jetzt so als neuer Übergangspräsident gehandelt wird. Und es scheint so, als wenn auch bei den Protesten derzeit durchaus dann Unterstützung da ist für den Schah oder für den Sohn des Schahs und auch für diese monarchistischen Kräfte. Und was ich auch krass finde, wenn man so guckt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in Hamburg ist, aber hier in Düsseldorf zum Beispiel, es gab immer wieder so größere Proteste und Kundgebungen von so Exil-Iranern, vor allem aus dieser monarchistischen Ecke, und da war ich dann doch überrascht, wie offen da zum Beispiel USA- und Israel-Flaggen vorkommen, Parolen gerufen werden wie Tod den Linken, auch sehr interessant, ne? Ja, also habe ich in Hamburg auch gesehen, also jetzt nicht mit Tod den Linken, aber schon auch Israel und USA fahren und Leute, die ganz offensichtlich mit so Scharbildern und der alten Flagge demonstrieren. Ja. Bei denen, also ich habe auch linke Kundgebungen gesehen zum Thema, aber also die monarchistischen Kräfte oder jedenfalls pro-westlichen Kräfte schienen mir ziemlich stark zu sein, bei dem, was ich gesehen habe, ohne da eine Umfrage gemacht zu haben oder so. Ja, also ich kann Exil-Communities darf man auch immer, da muss man auch immer, übrigens immer aufpassen, darf man auch nie für als repräsentativ für die Bevölkerung sehen. Also erstmal ist ja häufig nur so eine Oberschicht geflohen. Ne? Mhm. Beim Iran kann ich es jetzt gar nicht genau sagen, aber ob das jetzt repräsentativ ist für die gesamte Bevölkerung und auch nicht für die Stärke der Linken, also das weiß ich nicht. So, wobei die Linke wohl auch sehr marginalisiert ist und verkleinert. Ich meine, ganz innerhalb des Irans war es kaum möglich, sich als Kommunist noch zu organisieren. Massive Repressionen gegen die Kommunisten und Sozialisten. Und die Exilgruppen sind dann halt irgendwann überaltert. Und nach ein paar Jahrzehnten ist es dann auch sehr schwer, einer Jugend zu vermitteln, hier sei hier mal Exil-Linker in Deutschland. Also das ist dann, stirbt dann ein Stück weit auch, ne? Auch wenn es teilweise weitergegeben wird. Das ist, glaube ich, nicht so leicht. Ja, muss ja auch sagen, dass, also wir können jetzt ja auch nicht zu tief einsteigen in die Geschichte des Irans, aber es gab ja schon anfangs, als es die Revolution gab damals oder den Sturz des Schahs, gab es ja zeitweise ein Bündnis von Kommunisten und linken Kräften mit den schiitischen Islamisten um Khomeini. Und dann hat sich aber schnell herausgestellt, dass dieses Bündnis, nur auf Zeit war und dass dann irgendwann auch vor allem Kommunisten und Linke dann auch verfolgt wurden und massenhaft umgebracht wurden vom Regime, ne? Ja, es ist natürlich schwierig. Damit wieder die Frage der taktischen Bündnisse, ne? Mhm. Genau. Also es ist schwierig von außen aufgrund der schwierigen Informationslage und aber auch des Propagandakrieges von allen Seiten da jetzt einzuschätzen, wie ist genau die Stimmung im Land, ja, also auf welchen Rückhalt haben diese monarchistischen Kräfte eigentlich noch in der Bevölkerung? Ich habe jetzt viel gelesen, dass unter den jüngeren Iranerinnen diese, also so Pro-Schah-Parolen durchaus Anklang finden, aber jetzt gar nicht mal so sehr, weil sie sich irgendwie die Schah-Zeiten zurückwünschen, die sie ja gar nicht mehr kennen, also da sind sie jetzt jung für. Klar ist aber schon auch eine Verklärung dabei, aber das ist halt einfach auch ein Akt der Verzweiflung ist, weil es halt keine andere realistische Alternative einfach gibt, so, ne? Die sehen sich einen König, einen guten König, der es richtet, ein bisschen dann, ne? Ja. Jetzt gerade scheint es so, als wenn die Proteste abgeflaut sind, aber es gab ja auch wirklich eine sehr, sehr brutale Reaktion des Regimes, ne? Es sind ja wirklich, also die genauen Zahlen sind schwierig zu ermitteln. Es gibt da bestimmt auch Zahlen, die auch vielleicht politisch übertrieben werden, aber man kann nicht leugnen. Ja, aber so oder so, es sind unglaubliche Zahlen. Also genau, also es gibt ja einfach unzählige Augenzeugenberichte und aber auch Videos, die ich da auch selber gesehen habe, wo klar ist, dass da iranische Sicherheitskräfte auf unbewaffnete Demonstranten geschossen haben und es kam zu vielen Massakern, ne? Und alles bitter. Ja. Schwierige Gemengelage. Also, was kann man da noch zu sagen? So, also man kann natürlich nur hoffen, dass da linke Kräfte irgendwie einen Einfluss gewinnen und da irgendwie so einen dritten Pol aufbauen, aber das sieht ja danach leider gerade nicht so aus, ne? Ich glaube, wir können hier nur für möglichst viel Klarheit sorgen. Haben wir jetzt natürlich mit dem Punkt jetzt nicht gemacht. Das ist ja auch für Biertelefonaten fest schon ein bisschen zu ernsthaftes Thema. Glaube aber, dass da auch noch eine Folge aussteht. So, ne? Werden ein größeres Team, wer immer die dann macht, ne? Das haben wir, wie gesagt, die Vielzahl an Ereignissen hat uns auch ein bisschen gelähmt. So schnell konnten wir, sind auch kein tagesaktueller Podcast, darauf konnte man jetzt gar nicht so in der Form reagieren, ne? Gleichzeitig. Mhm. Aber ich glaube, auch das ist ein Thema. Wir haben, wir haben schon mal eine Folge zum Iran gemacht, ne? Das ist, glaube ich, schon ein bisschen. Haben wir ja, das war zu den damaligen Protesten von ein paar Jahren. Mit Sarah Moyeri? Ich glaube schon, ja. Ja, genau. Also insofern würde es auch mal wieder Zeit werden, anzuknüpfen, mit wem auch immer, ne? Mhm. Ja. Okay. Ja, was ich dich aber auch noch fragen wollte, um mal das Thema zu wechseln, was sagst du denn zu den linksradikalen Terroranschlägen in Berlin? Ich meine jetzt nicht das Glatteis, weil wir sind ja zum Glück nicht in Berlin, anders als jetzt Fabian, der da viel drüber schreibt. meine nicht das Glatteis, sondern ich meine die neue RAF oder wie hießen sie? Die Vulkanruppe. Was willst du? Also erstens finde ich den Namen extrem bescheuert. Ich kann ihn gar nicht ernst nehmen. Richtig. Aber ja, ansonsten natürlich mega stabile Aktion. Also ich kann mir nichts Linkeres vorstellen als ja, als die Energieversorgung der eigenen Bevölkerung lahmzulegen und damit zu riskieren, dass Menschen in ärmeren Stadtteilen, alte Menschen erfrieren. Also ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall dazu führen wird, dass die breite Bevölkerung sich mehr solidarisiert mit linken Kräften und die Revolution kommt. Also genialer Move. Also in diesem satirischen Kultur- und Kunst-Podcast würden wir sowieso uns nicht zur militanten Aktion äußern oder das irgendwie bewerten oder so, aber wenn man jetzt so künstlerisch, meine ich das jetzt, ne? So, also kunstperformancemäßig so, mal über Militanz sprechen würde, dann wäre das auf jeden Fall keine gute Aktion. Also vollkommen klar, alle Aktionen, Protestformen, die sich gegen die Zivilbevölkerung, gegen die Arbeiterklasse, gegen die normalen Leute richten, sind abzulehnen so. Und ich meine jetzt definitiv nicht sowas wie Streiks, weil das ist was ganz anderes. Also das natürlich ist ÖPNV-Streik die Bevölkerung trifft, weil die Arbeitgeber einfach nicht bereit sind, so ein paar Krümel mehr auszurücken, das ist eine andere Frage. Da muss man natürlich solidarisch sein, sich organisieren. Aber eine Aktion, die sich nicht gegen die Energieriesen richtet, ne? So, und da meinetwegen populäre Aktionen macht und sagt, so viel Strompreis, die Strompreise sind zu teuer, so, und die Arschlöcher mit euren AKWs vergiftet hier unsere Umwelt oder so. Ja, das ist ja eine Sache. So. Aber sowas ist einfach ja, ultralinker individueller Kram. Ich meine, wir müssen nochmal drüber reden. Es ist ja durchaus umstritten. Also ich will halt nicht so diesen Verschwörungstag machen, so, aber was das eigentlich war, also die Reaktion der allermeisten Linken, die ich hatte, war so, kommt mir komisch vor. Das ist eher wie ein bisschen seltsam. Ja, ja, also ich war auch irgendwie, ich war auch so im Unklaren. Oder ich war so unsicher. Es gab ja auch, glaube ich, mehrere Statements. Es gab auch eine zweite Vulkangruppe, die gesagt hat, nee, wir sind die echte Vulkangruppe. Ja, ja, ja. Also Penny-Meme-Material für dich. Wir sind die echte Vulkangruppe und wir distanzieren uns von der Vulkangruppe. Meinte ich Fabian? Fabian hat doch so einen geilen Jetzt glaube ich, dass es Linke sind. Jetzt müssen es Linke sind. Ja, ja, das ist authentisch, weil nur Linke können sich von anderen Linken distanzieren. Das ist der Beweis, ja, der Authentizität. Ja. Also es ist schon sehr komisch. Mir fällt das schon auch sehr schwer zu glauben. Also egal, es gibt natürlich so viele dumme, degenerierte Linke in Deutschland, aber manchmal ist mir auch schwer zu glauben, dass es wirklich so dumme Linke gibt. Andererseits muss man sagen, es gibt natürlich schon auch einen Teil auch von so dieser Umweltbewegung, man hat es auch gesehen mit der letzten Generation, ich lasse sie auf eine Stufe stellen, letzte Generation Vulkangruppe, aber auch da gab es ja so Aktionen, die ja sehr massenfeindlich waren, wo dann ja auch ja die einfache Bevölkerung quasi adressiert wurde oder als Ziel. Ja, bei denen fand ich vor allem immer so völlig bescheuert, dass deren Protestform, mit dem sie ja durchaus was riskiert haben, also die haben teilweise ja in den Knast bekommen oder voll die krassen Geldstrafen so, in keinem Verhältnis standen zu deren völlig bescheuerten, zahmen Forderungen. Dann war die Forderung waren dann so eine Scheiße wie Tempo 150. Ja, ich ja, ehrlich, ja. Ich riskiere doch nicht Vorstrafe und 2 Jahre Knast oder so für Tempolimit 150 oder 120, keine Ahnung, irgendwie so. Völlig bekloppt, jetzt aber abgesehen davon, dass du völlig recht hast und dass ja einfach nur die normalen Leute, die zur Arbeit wollen oder besser gesagt müssen, den Tag versaut, sowas von bescheuert. Aber gut, die haben natürlich auch gar keine Klassen- und Herrschaftsperspektive, sondern ihre Forderung bei Vulkangruppe, die scheint sich ja irgendwie als links, öko, weiß nicht, ob sozialistisch oder so zu definieren. Aber ich finde auch so eine Veröffentlichung auf die Medien, da sagt ja erstmal gar nichts, kann ja jeder machen. Ja, ja, genau. Also da kann ja jeder was posten. Es gab ja jetzt schon wieder dann in der liberalen Presse viele Vermutungen, dass das ja auch vielleicht Russen, also russische Agenten gewesen sein könnten. Ja, klar. Der Russe steckt überall. Es ist auch wild, ne? Ist auch schon fast wie so ein Wahn. Egal was. Schwingungstiere, der Russe ist wirklich überall. Ersetzt mal das Wort gegen anderes. Da würden manche Antideutsche, glaube ich, durchdrehen, wenn du das machen würdest. Aber ja. Keine Ahnung. Also schwer zu beurteilln. Werden es wahrscheinlich erstmal, ich weiß nicht, was jemals erfahren werden, wer es wirklich war. Man kann aber auf jeden Fall sagen, es ist gefundenes Fressen für diesen Staat, der jetzt ja mehr Argumente findet, die Repression weiter auszubauen gegen Linke, ja, allgemein auf Freiheitsrechte einzuschränken. Die Rechten freuen sich auch. Sie können weiter ihre... Das war die allererste Reaktion. Hat mir hier Genosse John Lütten gleich so ein Artikel geschickt, da meinte, ja, guck mal, egal was da jetzt war mit der Vulkangruppe, hast du schon gesehen, und in der Bildzeitung ist sowieso, wir müssen linken Terror bekämpfen, härtere Polizeigesetze, weil es ja so soft zugeht, ne, der gegenwärtige Palästina-Demos oder so. Und ja, also alles wird genommen, um zu rechtfertigen, den Repressionsapparat auszubauen. Das machen sie vielleicht auch so, aber wenn das eine Wirkung hat, dann diese. So. Ja. Ja, genau. Also deswegen, wenn es Linke waren, dann war es auf jeden Fall eine der dümmsten Aktionen der letzten Jahre. Und deswegen hoffe ich, dass es keine Linken waren, aber vielleicht waren es ja auch Rechte. Nein, wer weiß, keine Ahnung. Oder Dieter Dehm, ich weiß es nicht. Den fürchtet das System. Aber es war ja nicht wegen des Systems, sondern er war ja, keine Ahnung. Ganz anderes Thema. Ja, ja, das war nur Spaß, keine Sorge, ich will nicht verklagt werden. Ja, ja. Oh ja, Florian Silbereisen wurde ja von Dieter Dehm verklagt. Naja. Ja. Gut. Ja, Paddy, so viel zur Vulkangruppe. Ja, pff, ich hätte auch nicht mehr, ne? Also man kann das halt einfach nur verurteilen und wie gesagt, ich bin noch nicht so sicher, wer dahinter steckt. Ich kenne auch wirklich, ich meine, es gibt ja auch keine Gruppe, glaube ich, die, ich meine, wäre auch dumm natürlich aus juristischen Gründen, aber ich habe wirklich niemanden kennengelernt. Also selbst die politisch beschissensten linken, schwierigsten linken Gruppen, die ich kenne, ich kenne wirklich niemanden, der auch nur ansatzweise ein bisschen Sympathie gezeigt hat. Deswegen fällt es echt schwer zu glauben, dass es wirklich Leute aus der linken Bewegung waren, aber naja, man weiß es nicht. Ne? Ja, es wird alles, ne? Wir können jetzt einfach eine konkrete Gruppe beschuldigen. Ich glaube, das war. Das ist so ein Name. Ja, apropos Namen, um mal auf ein, also ganz ehrlich, es wird immer beschissen, da wäre, ich weiß nicht, ob es das beschissenste Thema ist, auf jeden Fall ist es das unappetitlichste. Ich glaube, langsam fange ich doch wieder an, wieder Bier zu trinken beim Bisexfonat, wenn es weitergeht. Ja, ich glaube, das machen wir ja nicht mehr, beim schwarzen Tee, wir werden wirklich immer peinlicher, ne? Ich habe ja mit dem schwarzen Tee angefangen, so, einfach was noch alkoholfrei, also einfach was Bier, dann war es alkoholfreies Bier. Du bist so ein scheiß Opfer, ey, wirklich. Ja, ja, das muss ich sagen, ne, das Alter. Gut, aber wie kriegen wir jetzt die ernsthafte Kurve? Ich meine, wir haben das ja Galgenhumor. Ich glaube, wir können jetzt nicht komplett ignorieren, dass diese Epstein-Files nochmal in einer ganz anderen Dimension offenkundig wurden, beziehungsweise auf Druck die US-Regierung eine Flut von Files des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein freigegeben hat, ne? Mails, ja. Bilder, alles Mögliche, teilweise umsortiert. Es gibt ja auch Gerüchte, dass man das extra so in die Welt posaunt, ja. Damit keine Orientierung dran ist. Aber was wir jetzt nicht machen werden, ist negativ einzusteigen in die Materie, weil dazu, es klingt jetzt blöd, aber wir haben eben gerade drüber gesprochen, also zumindest ich glaube, man sollte das Thema auch marxistisch analysieren. Das ist wichtig, weil es auch viele falsche Einschätzungen zum Thema gibt. Und ich habe gesehen, dass die Freunde von Come On, also Petra Schajar und Markus Steiger, die mit denen wir auch schon mal eine Folge gemacht haben, jetzt gerade was dazu gemacht haben, ganz interessant, teilweise. Und sich entschuldigt haben bei Xavier Nadu, ne? Oder zumindest Markus. Teilweise. Das ist, muss ich sagen, ein ziemlich wilder Take, aber okay. Was man schon sagen kann, ja, natürlich, die herrschende Klasse, Teile der herrschenden Klasse, der Bourgeoisie, der globalen Eliten sind genauso widerwärtig und ekelhaft, wie man sich das vorstellt. So, in den schlimmsten Karikaturen. Also, so eine Dimension von Perversion und Ekelhaftigkeit, es geht ja vor allem um Vergewaltigung minderjähriger Mädchen, aber auch, also verbunden wirklich mit massiver sexueller Gewalt, natürlich ist es immer sexuelle Gewalt, aber auch wirklich in brutalster Form, ein systematischer Ring an Handel mit diesen in der Regel minderjährigen Mädchen, also ja. Jungen Frauen, Kinder, teilweise auch Kindern, aber in der Regel wo ja wirklich, wenn man diese Files guckt oder was so offenbar wird, ja wirklich das Who is Who der Eliten, zumindestens der USA, viel Großbritannien auch, Königshaus, auch darüber Europa auch darüber hinaus, ne? Ja, alle möglichen Stars und Sternchen. Nur muss man unterscheiden, nicht jeder, der in den Files vorkommt, war jetzt daran beteiligt, aber das scheint so ein Netzwerk zu sein, aus die bis in den Bereich der Wissenschaft reingeht, sehr bitter für viele, auch der Name Noam Chomsky taucht auf, ne? Dem wird jetzt nicht vorgeworfen, mal nämlich eine Orgien teilgenommen zu haben, aber hat Epstein noch verteidigt in den letzten Zügen. Also er hat Kohle angenommen von Epstein und noch finanziell beraten. Genau, und er hat in einer Mail, wo eigentlich auch schon klar war, wo die Vorwürfe auch schon da waren, hat Chomsky ja Epstein verteidigt und gemeint, dass es irgendwie eine Hexenjagd gegen ihn gegenüber gibt und dass es alles Auswüchse seien einer feministischen, fehlgeleiteten Cancel Culture und so. Chomsky ist ja jetzt gerade. Also Chomsky ist ja gerade, ich meine, er hatte jetzt vor kurzem irgendwie einen Schlaganfall, deswegen kann er sich selber nicht äußern, aber es gab jetzt irgendwie ein Statement von seiner Frau vor ein paar Tagen, wo sie das irgendwie eingeordnet hat, wo sie das irgendwie erklärt hat, aber das, also sie hat sich schon auch entschuldigt, aber es klang schon im Großen und Ganzen eher wie so eine ja, nicht Verteidigung, aber sie hat schon viel relativiert und so. Naja, genau. Aber genau, es sind halt, es zieht sehr weite Kreise. Es sind jetzt nicht nur irgendwie Superreiche, sondern halt auch wirklich, es geht rein bis in so linksintellektuelle Kreise, ne? Ja, und ich glaube, was jetzt wahrscheinlich an der Stelle hier keinen Sinn macht, ist so kriminalistisch in irgendwelche Details einzusteigen, wobei das schon auch interessant ist und die Ausmaße wirklich krass ist. Ich glaube, die Frage ist, was haben wir Marxisten eigentlich dazu zu sagen, so, und was macht das jetzt mit der politischen Debatte, ne, und auch dem Blick von Bevölkerung, die natürlich sieht, okay, unsere Eliten sind wirklich völlig verkommen und so, und welche Bilder entstehen da im Köpfen, wieso Herrschaft funktioniert. Ich glaube, da kann man auch Fehleinschätzungen jetzt anheimfallen, ne, also so rechten Ideologien, ne, und auch irrationale Ideologien. Ich glaube aber, dass man auch aufhören muss, wie so ein linksliberaler Reflex, immer jede Theorien über die da oben, die teilweise zutreffen, so reflexartig zu verteidigen oder zu sagen, ja, es sind Schweine, aber das ist nicht das Wesen ihrer Herrschaft, das machen sie halt. Was ich schon glaube, ist, dass, ohne da zu tief jetzt einzusteigen, es zum Teil, also Geheimdienste waren auch involviert, es gibt irgendwelche Querverbindungen zu Diensten, Mossad war da auch ein Name, wie genau das jetzt war, ob da nach Auftrag gehandelt wurde oder das nur genutzt wurde, also dieser Ring von Perversen, ne, um diskreditiertes Fotomaterial zu bekommen. Was ja auffällt, es gibt irgendwie gefühlt kilometerweise Akten über alle möglichen Politiker, Mails dokumentiert in Ordnern bei Epstein. Also deswegen also und auch sein Tod ist ja bis heute sehr sehr shady, was da wirklich passiert ist, ne. Der Name Selbstmord kommt immer wieder vor. Die Clintons, also auch alle politischen Lager, also der hatte schon die Möglichkeit, so ziemlich viele Politiker und Personen aus der Elite zu erpressen, ne? Also zu diskreditieren. So. Ich glaube, über die ideologische Verkommenheit der Eliten kann man sagen, dass man sieht, dass offenbar, wenn man absolute Macht hat, also sich alles kaufen kann auf der Welt, psychologisch ist offenbar dann immer noch eine Grenze geben muss, ne? Und die krasseste Grenze sind eben dann diese Tabus wie Kinder und sexuelle Gewalt und diese Geschichten. Und ich glaube, was man auch nicht machen darf, ist das Ganze so abzutrennen. Also das sind die Bösen, das ist das Böse. Man muss ja schon sagen, dass es auch in der Massenkultur, ohne das gleichsetzen zu wollen, eine Rape-Culture gibt, ne? Wenn man sich mal guckt, was anguckt, was sind so Porno-Suchanfragen, was sind da die beliebtesten Begriffe, dann gibt es schon so eine krasse Sexualisierung von jungen Mädchen. Ich habe jetzt auch gelesen, dass so die Zeit, oder haben ja auch Freundinnen bestätigt, dass die Zeit, wo am meisten so gecatcalled wird, das ist nicht irgendwie, nicht, dass das besser wäre oder so, ne? Oder so, ist jetzt nicht irgendwie 18 bis 30 oder so, sondern irgendwie 13 bis 17 statistisch. Ja, also das ist eine krasse Sexualisierung von Mädchen, wo Grenzen überschritten werden. Es gibt viel Gewalttätigkeit. Also das ist auch in der Masse der Gesellschaft. Oder wenn man sich Shows anguckt, früher war es noch krasser so. Ich habe mal so, also ist vielleicht ein bisschen random jetzt, aber über Britney Spears was gesehen in den 90ern, wie so Moderatoren, erwachsene Moderatoren so sexuelle Fragen stellen. So. Ja, es ist krass, wie noch vor 20, 30 Jahren, wie normal das war, also so minderjährige Mädchen zu sexualisieren, das ist echt krank, ja. Ja, und es gibt ja auch genügend Gewalttaten. Und ja, gut, da verbunden mit Geld und der kompletten Entgrenzung, ne, wenn du dir schon alles kaufen kannst, passiert offenbar sowas. Die politische Dimension ist natürlich, dass es offenbar wirklich da Interessen gibt, ne, in alle Richtungen, und es ist nicht einfach nur Kriminalität ist, die schlimm genug wäre, sondern da schon auch mehr dahinter steckt, dass dann möglicherweise sowas auch eingebettet ist in manche Operationen. Aber wie gesagt, da will ich mich jetzt nicht in irgendwas verstricken. Das halte ich jetzt für nicht sinnvoll oder nicht zielführend. Ich glaube, wir müssen darüber reden, wie man mit so Verschwörungsideologien oder Theorien umgeht. Ich habe ja, gehört ja immer zu denen, die gesagt haben, wenn es Verschwörungen gibt, braucht es da auch vernünftige Theorien zu. Und es gibt ja Verschwörungen. Wir haben selber Folgen zum NSU-Skandal gemacht. Es gab natürlich auch in der Geschichte der BRD ungereimte Fälle, ne? Also Fall Herrhausen, Zellerloch, also genügend Kriminalfälle mit einer politischen Dimension, wo man nicht weiß, inwiefern steckte der VS da drin. Also dass Geheimdienste auch Geheimoperationen machen oder so, das ist wahr. Es gibt Verschwörungen. So. Aber was die Rechten machen, ist ja immer die ganze Welt sich so zu erklären. So, also erstmal schauen die immer so wahnsinnig nach oben. Es gibt immer so eine Elite, die so marionettenmäßig dann irgendwas steuert. Und da muss man schon sagen, das ist eben im Vorgespräch gesagt, auch manchmal nicht weit entfernt von so antisemitischen Stereotypen. Das ist dann wirklich häufig nicht weit entfernt. Ja. Es ist irrationalistisch so. Und was sie wenig machen, ist, auf die konkreten ökonomischen Interessen zu schauen. Ne? Sondern, ja, und vor allem wollen sie am Ende halt auch bessere Herrschaft. Genau, sie wollen die Eliten nicht, also sie wollen nicht jegliche Elite irgendwie überwinden oder entmachen, sondern quasi eine andere Elite, eine vermeintlich moralisch reinere, bessere Elite. Auch sehr interessant jetzt übrigens der Umgang im eigenen Trump-Lager oder in rechten Kreisen in den USA mit diesen Epstein-Files. Es gab ja eigentlich bis vor ein paar Jahren im Trump-Lager, als noch Biden an der Macht war, kam das ja sehr stark von rechts eigentlich, diese Forderung, dass man die Epstein-Akten veröffentlicht und dann auch zur QAnon-Bewegung, also die ja schon sehr wilde Takes haben, ne, also Verschwörungstheorien, dass da irgendwie vor allem die linksliberale Demokraten, Politiker, Eliten, Kinder, ja, also Kinder vergewaltigen und das Kinderblut trinken und essen, Kinder essen und so. Und jetzt aber, wo quasi Trump an der Macht ist und das alles so unter den Teppich kehren möchte und auch klar, dass Trump doch immer mehr verstrickt ist oder mehr verstrickt ist, als er zugegeben hat, merkt man auch, wie im eigenen Lager da viele also entweder das relativieren und schönreden oder weiß ich nicht, oder selber verwirrt sind. Es gibt auch im eigenen Lager jetzt, im Trump-Lager teilweise dann auch Widersprüche und Risse, die auch sich dann jetzt bemerkbar machen. Das finde ich auch sehr spannend. Absolut. Genau, aber auch da, ich wollte nur sagen, dass bei der rechten Elitenkritik, dass die Kritik an den Eliten oft sehr selektiv ist, ja. Also dann werden natürlich vor allem vermeintlich linke oder liberale Eliten angegriffen, natürlich auch jüdische. Ist kein Zufall, dass dann vor allem Leute wie George Soros oder die Rothschilds dann irgendwie im Vordergrund stehen. Genau, aber wenn es dann Leute trifft aus dem eigenen Lager, dann halt natürlich all die Fresse, ne, größtenteils. Ja, teilweise. Teilweise gibt es auch einen Bruch, ne, und eine Desorientierung, wie du gesagt hast. So, ich glaube, der Haupttake, den wir machen sollten, ist, wenn wir, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen völlig verrückten Rechten oder so, wenn wir in Kontakt kommen mit Leuten, die so Verschwörungsideologien oder Theorien anhängen, also die wirklich zu wild sind, dann sollte nicht der Reflex sein, nee, ist doch alles Schwachsinn, so, sondern häufig haben die Dinge eine Grundlage, ne? Und auch das führt ja jetzt dazu, dass Leute sagen, die da oben führen doch sowieso irgend so ein Geheimleben und das entscheiden alle Netzwerke, sondern den Impuls ernst nehmen und auch die berechtigte Empörung über die Verkommenheit der Menschen, die unser Leben hier so schlecht machen, die Mieten so hoch machen, die Jugend in den Krieg schicken will, ja, die Löhne drücken, die Lage immer schlimmer machen, in diesem Land, aber auch weltweit, dass man schon sagt, ja, es stimmt, die sind verkommen. Und ja, es gibt da Sachen, die halten sich teilweise nicht mal an ihre eigenen Gesetze. Aber das ist nicht der Kern. Schau doch mal hin, was alles offensichtlich klar ist. Also was nicht geheim ist, was offensichtlich ist. Weil ich glaube, das ist schon noch das Wichtigere. Und dann Leute auch davon abhalten, irgendwelchen irrationalen Ideologien zu folgen und einfach nur sich eine andere Elite zu wünschen, also eine andere Fraktion des Kapitals zu wünschen, die ja nicht besser ist. Ja. Also ich glaube, das ist die Antwort. So, und man sollte aber nicht mit irgendwelchen Echsenkostümen und Israel-Fahne auf Demos gegen Schwurbler gehen, nur weil mal ein falscher Gedanke geäußert wird, weil da ist dann ja immer so eine Herrschaftskonformität drin. Wir haben oft schon drüber geredet, ne? Also, gut, ich habe schon oft gesagt, aber nicht zu jedem, ne? Das wäre das Motto hier. So, also ich glaube, es ist es ist wichtig, nicht in so einen staatsverteidigenden Reflex zu gehen und auch nicht in Schutz zu gehen. Nein, nein, die sind nicht so oder so. Natürlich ist es klar, dass jetzt nicht, auch bei Epstein, nicht jeder in der herrschenden Klasse würde an solchen Partys teilnehmen. Aber es passiert und das ist ein psychologisches Symptom auch, würde ich sagen, einer krassen Degeneration. So, aber das ist nicht das Wesen der Herrschaft hier. So. Und ja, vor allem. Ja, es gab jetzt eine gute Folge von Fabian Lehr auch zu dem Thema, die ich auch sehr empfehlen kann, jetzt vor kurzem. Ich glaube, die neueste, die er hochgeladen hat. Am Ende, glaube ich, was der Kern sein sollte, unsere Kritik ist, genau, es sollte halt nicht stehen bleiben bei dieser moralischen, personalisierten Elitenkritik, sondern wir müssen das System angreifen oder die Strukturen, die das überhaupt möglich machen. Also, dass überhaupt vor allem natürlich Männer, reiche Männer, die Möglichkeit haben, ihre kranken Fantasien auszuleben auf Kosten von Minderjährigen und Kindern. Dieses System, was das ermöglicht, das muss überwunden werden. Und dann wird es auch nicht reichen, dann nur irgendwie ein paar Eliten auszutauschen, ne? Und das sollte halt der Kern sein. Also dass man keine Klasse hat, die mit ihrer ökonomischen Macht in der Lage ist, jedes Gesetz zu umgehen oder weitgehend auszuhebeln und davon zu kommen mit solchen Schandtaten, ne? Ja, also solche Verbrechen der Bourgeoisie kann es nur geben, wenn es eine Bourgeoisie gibt. Ja, so, das heißt, wir müssen sie stürzen und abschaffen. Wer hätte das gedacht? Das ist doch ein schönes Schlusswort, wie es immer auf jedem Vortrag und egal, wo man ist. Tja, das war ja jetzt eigentlich schon ein gutes Schlusswort. Das ist ja so ein rhetorischer. Es gibt so Sachen, die kann ich nicht mehr hören, aber ich sag sie selber zum Beispiel jetzt. Ja, berühmte letzte Worte, Paddy. Haben wir noch was auf der Agenda? Das war jetzt eine lange Folge mit lauter deprimierenden Themen, haben mich immer ein bisschen an die Folge zum Jahreswechsel erinnert. Aber es hat lustig angefangen. es hatte seine Höhen und Tiefen. Redest du über unsere Beziehung? ja, keine leichte Folge, aber eine wichtige Folge und ja, genau, ich denke trotzdem, dass man da, auch wenn es sehr hart ist und auch natürlich jetzt auf allem mit den Epstein-Files, ist es ja wirklich, also da kann man ja nur verrückt werden eigentlich, wenn sich das alles zu Gemüte führt, aber es sollte eigentlich vor allem unseren Zorn weiter befeuern auf diese Welt oder auf die Zustände dieser Welt und auf dieses System, was das möglich macht. Deswegen hoffe ich auch, dass es vor allem eure Wut befeuert und unsere Motivation, dieses Drecksystem abzuschaffen, was das alles möglich macht. Ja, und dass viel in Bewegung ist und natürlich hat das hohe Kosten und dass es eine vollkommene Entfremdung von breiten Teilen der Massen gegenüber den herrschenden Eliten gibt, ist erstmal nichts Schlechtes. Die Frage ist, wie wir das füllen. Wenn ihr in die Tiefe hören wollt, das ist ja immer eher eine Laberfolge hier, das Biertelefon hat, schaut mal rein, wir geben jetzt mittlerweile wirklich in hoher Taktung mit einem fünfköpfigen Team, zweimal die Woche eine Folge raus, da ist eine Menge dabei, ein gemischtes Programm, mittlerweile auch viel Theorie, aber auch lockerere Folgen, zu verschiedenen Themen. Ich habe neulich was gemacht zu warum Armut psychisch krank macht, zum Beispiel mit Olivier David, auch ganz interessant, wer sich für sowas interessiert, knüpft ja sogar an Alltagserfahrung von vielen an. Dann haben wir marxistische Theorie, dann haben wir außenpolitische Themen und es kommt noch vieles mehr. So, also das Programm bleibt sozusagen vielfältig, gibt genügend Folge, um die Tiefe zu gehen. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur zu sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und wir hören uns spätestens wieder im Biertelefonat März. Bis dann. Tschüss. Ja, von mir tschüss. Trotz alledem vergesst trotzdem nicht euer Lächeln und bis zum nächsten Mal.